Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere aktuellen Themen. Beermann weist auf Pflegetelefon hin, Themenabende zu ADHS und Liebenau empfängt Altenzelle. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann weist darauf hin, dass das Angebot des Pflegetelefons vom Bundesministerium erweitert wurde. Das Pflegetelefon ist vor allem ein Angebot, das sich an Pflegebedürftige und ihre Angehörigen richtet. Das Beratungsteam beantwortet Fragen zum Wohnen und Leben im Alter. Seit dem 1. Januar wurde das bestehende Angebot durch die Beratung in besonderen Belastungssituationen ergänzt. Diese erfolgt vertraulich und anonym. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg bietet an 3 Terminen Infoabende zum Thema ADHS an. Die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist keine Krankheit, die man eindeutig nachweisen kann. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Fachkräfte und Interessierte. Weiteres zum Thema verrät Lutz Sommerfeld vom FSB. Da geht es in diesem Vortrag in der Lebensspanne vom Kind bis zum Erwachsenen. Also da geht es auch darum, wie kann man diese Krankheit halt erkennen. Es geht um Symptome und auch um Ursachen. Ja, wir haben als Referentin Frau Karin Lang, die ist Psychotherapeutin aus Bremen, ganz aktiv auch als Dozentin vom NIVT, die Norddeutsches Institut für Verhaltenstherapie. Und die haben wir engagiert, damit sie an dem Abend referieren kann. Zu dem schweren Verkehrsunfall auf der L370 in Husum am vergangenen Montag hofft die Polizei Stolzenau auf Zeugenhinweise. Der Wagen einer 32-jährigen Husumerin und der eines 29-jährigen Neustädters kollidierten gegen 17.40 Uhr miteinander. Die Frau kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Unfallverständiger hinzugezogen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Handballverbandsliga fällt am Wochenende der Startschuss in das neue Jahr. Am Samstagabend empfängt um 19 Uhr der SV Aue Liebenau den SV Altenzelle. Nach einer bislang erfolgreichen Hinrunde stehen die Südkreisler aktuell auf dem 6. Tabellenplatz. Der Gegner aus Altenzelle muss sich dagegen nach unten orientieren. Auf Rang 12 ist das Team aus dem Nachbarlandkreis stark abstiegsbedroht. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.